In Österreich-Ungarn weht seit dem Eintreten des Erzherzog-Thronfolgers Franz Ferdinand in die Politik ein schärferer Wind. Der Erzherzog will den bereits dem Zerfall nahen Habsburger Staat erneuern. Er sucht nach neuen Ideen und neuen Kräften. Seine Männer sind der neue Außenminister Baron Ehrenthal und der 1906 ernannte Chef des Generalstabs Konrad von Hötzendorf. Ehrenthal macht Österreichs Rechte aus dem Berliner Vertrag von 1878 geltend, durch den Sandschak-Novi Bazar die Eisenbahnlinie nach Saloniki zu bauen, denn man fürchtet in Wien englisch-russische Pläne zur Aufteilung der Türkei. Russland, England, Montenegro und Serbien wenden sich lärmend gegen den österreichischen Plan. Da bricht überraschend die jungtürkische Revolution in Konstantinopel aus und, durch sie erzwungen, erfolgt am 11. Juli 1907 die Gewährung einer Verfassung durch den Sultan. Unter dem Eindruck der möglichen Tragweite dieser Veränderung erklärt am 6. Oktober 1908 Österreich-Ungarn die Einverleibung des bisher von ihm nur verwalteten Bosnien und der Herzegowina. Ehrenthal hatte sich vorher in Buchlau die Zustimmung des russischen Außenministers Iswolski eingeholt, doch durch das lärmende Auftreten der russischen Bundesgenossen, auch Italiens, wird die Vereinbarung wertlos. Die Doppelmonarchie aber weigert sich entschlossen, der von der Entente über diese Angelegenheit geforderten Konferenz zuzustimmen. Kriegswolken ballen sich zusammen. Auch Italien meldet entgegen dem Dreibundvertrag Kompensationsforderungen an. In dieser Lage erklärt das Reich den betroffenen Russen mit aller Deutlichkeit, dass es im Kriegsfalle auf der Seite Österreichs stehen würde. Als nach St. Petersburg nun auch Paris abbläst, wird Serbien durch russische Einwirkung gezwungen, die Annexion Bosniens anzuerkennen. Mit der Türkei verständigt sich die Habsburger Monarchie bald darauf unter Verzicht auf den von ihm seit dem Berliner Kongress besetzt gehaltenen Sandschak-Novi Bazar und durch eine Geldzahlung. Noch nicht zum Kriege fertig, ist die Entente unzweifelhaft vor dem Deutschen Reiche zurückgewichen. Bereits 1909 tritt Fürst Bülow zurück. Sein Nachfolger wird Theobald von Bethmann-Hollweg. Er ist nicht wie Bülow Optimist. Seine Entscheidungen sind ebenso vom Pessimismus getragen wie die des Generalstabschefs Moltke, der Schlieffens Nachfolger geworden war. In bitterer Selbsttäuschung nimmt der neue Reichskanzler an, dass zwischen Deutschland und England nur Missverständnisse bestünden. Er sieht nicht die Unerbittlichkeit Londons, den erfolgreichen deutschen Wettbewerber mit allen Mitteln schachmatt zu setzen. Ohne wirkliche Gegenleistung lässt er sich durch den britischen Kriegsminister Lord Haldane, den der Außenminister Sir Edward Grey entsandt hat, zu einer Einschränkung der deutschen Flottenrüstung bewegen, obwohl er gerade aus diesen Verhandlungen die enge Verbindung des Inselreiches mit Frankreich und Russland hätte ersehen müssen. Trotz einer Kaiserbegegnung in den finnischen Schären 1909, trotz eines Potsdamer Abkommens vom November 1910 über die beiderseitigen Wirtschaftsinteressen in Vorderasien, trotz einer Kaiser- und Kanzlerbegegnung in Baltischport kehrt Russland nicht mehr an die Seite Deutschlands zurück. Die Maschen des russisch-französischen Bündnisses knüpfen sich enger und enger. 1913 studiert der französische Generalstabschef Joffre in Petersburg die Kriegsfertigkeit des örtlichen Partners. Gegen das Versprechen, ihr polnisches Bahnnetz auszubauen, wird den Russen eine neue französische Milliardenanleihe bewilligt. Die deutsche Politik kann trotz aller Bemühungen aus den Netzen der Einkreisung nicht mehr heraus. Rücksichtslos setzt sich das unversöhnliche Frankreich im marokkanischen Bergland fest, besetzt Fes und die Stadt Mekines, wodurch die Algeciras-Akte erledigt ist. Deutsche Einsprüche werden nicht beachtet. Da erscheint unter gewaltigem Aufsehen am 1. Juli das Kanonenboot Panther vor Agadir. Die Reichsregierung erklärt gleichzeitig, keine dauernde Festsetzung in Marokko zu planen, sondern sich mit Frankreich über die beiderseitigen Interessen verständigen zu wollen. Dieses muss sich zu direkten Verhandlungen entschließen. Britische Versuche, sich einzuschalten, werden trotz der sie begleitenden Drohungen von Berlin abgewiesen. Schon erfolgt eine Probemobilisierung von Heer und Flotte in England. Die Engländer sehen es als ihren Erfolg an, dass, bescheiden genug gegenüber dem aufsehenerregenden Auftreten des Panther, am 11. Oktober 1911 ein Marokko-Abkommen und am 2. November 1911 ein Kongo-Abkommen zwischen Frankreich und Deutschland perfekt werden, darin das Reich bei Wahrung seiner Wirtschaftsinteressen die politische Vormacht der Franzosen in Marokko anerkennt, dafür aber gegen Abgabe eines kleinen Gebietsstreifens des deutschen Kameruns, ein Gebiet von 275.000 Gevierkilometern vom französischen Kongo, erhält. Nirgends herrscht über dieses Abkommen Zufriedenheit. Der französische Ministerpräsident Caillaux wird durch Poincaré ersetzt. Neue Verbitterung zwischen den beiden Staaten erwächst. Das Ansehen des Deutschen Reiches leidet neuerdings, als Italien seit einer Begegnung des Zaren mit dem italienischen König in Racconigi der russischen Unterstützung sicher über die zum deutschen Freundschaftsbereich gehörige Türkei herfällt, um ihr Tripolis und die Kyrenaika im Spätherbst 1911 zu entreißen. Diese neue Extratour des Bundesgenossen ruft die Erbitterung Österreichs hervor, das schließlich zu der von den Italienern gewünschten Besetzung Albaniens und der kleinasiatischen Inseln nur vorübergehend seine Zustimmung gibt. Der österreichische Generalstabschef Konrad von Hötzendorf ist mit seinem Vorschlag, den Präventivkrieg gegen den zweifelhaften Bundesgenossen zu beginnen, bei Kaiser Franz Josef nicht durchgedrungen. Italien aber, das sich durch Frankreich und England wenig gefördert sieht, kehrt am 5. Dezember 1912 noch einmal zum Dreibund zurück. Es erbietet sich im Frühjahr 1914 im Kriegsfalle, drei Armeekorps und zwei Kavalleriedivisionen nach dem Elsass zu senden. Die Entente rastet nicht. Englands Politik ist unwiderruflich im Sinne der Teilnahme an der Seite Frankreichs festgelegt. Im September 1912 ist ein Flottenabkommen zwischen beiden Staaten geschlossen worden. Der deutsche Botschafter in London, Fürst Lichnowsky, bleibt ahnungslos. Die russische Politik bringt einen Balkanbund zustande, der am 30. September 1912 gegen die Türkei mobilisiert. Die Doppelmonarchie muss an ihrer Südgrenze Vorkehrungen treffen. Russland verwendet das beruhigende Rezept einer Probemobilisierung. Der Balkankrieg bricht aus, die Türken unterliegen völlig. Mit Mühe halten sie sich noch an der Çatalca-Linie vor Konstantinopel.